Lektion 1. Kennenlernen. Folge 1. Maria. Warum fahren wir eigentlich alle zum Flughafen? Genau, warum müssen wir denn mitkommen? Das haben wir doch schon 5-mal diskutiert. Weil Maria gleich am Anfang die ganze Familie kennenlernen soll. Außerdem finde ich das einfach nett. Das ist nicht nett. Das ist langweilig. Ich finde, wir brauchen kein Au-pair-Mädchen. Genau. Doch, wir brauchen ein Au-pair-Mädchen, weil bald das Baby kommt. Und weil Kurt und ich beide arbeiten müssen. Das wisst ihr doch alles. Und wie sollen wir mit ihr reden? Kann sie Deutsch? Natürlich kann sie Deutsch. Ihre Mutter kommt ja aus Deutschland. Und warum bekommt sie das Wohnzimmer? Genau. Weil das Wohnzimmer unser einziges freies Zimmer ist und weil ein Au-pair-Mädchen ein eigenes Zimmer haben muss. Wieso? Wer sagt das? Die Behörden sagen das. Kein eigenes Zimmer, kein Au-pair-Mädchen. Verstanden? Kein Au-pair-Mädchen? Das wäre auch viel besser. Simon! Simon, mach das Ding aus und komm mit! Wir sind da! Simon! Guckt mal, da. Ich glaube, da kommt sie. Seid bitte nett, okay? Hallo? Hallo? Ja? Maria Torremolinos? Ja. Hallo. Herzlich willkommen in Deutschland. Ah, sind Sie Frau Weniger? Ich bin Susanne, ja. Hallo. Guten Tag. Und das ist Kurt. Hallo? Guten Tag, Kurt. Hallo Maria, herzlich willkommen. Wie schön, dass du da bist. Und das sind Larissa und Simon. Hallo Larissa. Hallo Simon. Hallo. Hallo. Na, wie war die Reise? Erzähl doch mal. Eine Katastrophe, madre mia. Eine Katastrophe? Ich bin schon um 3 Uhr aufgestanden. Das Flugzeug nach Miami startet nämlich um 6 Uhr früh. Um 3 Uhr morgens aufgestanden. Du Arme. Aber ich habe fast das Flugzeug verpasst. Wieso? Was ist denn passiert? Auf dem Weg zum Flughafen hat der Bus ein Rad verloren. Ha, unglaublich. Wartet nur, es geht noch weiter. Auf der ganzen Reise habe ich nicht mal eine Tasse Kaffee bekommen. Oh je. Hast du denn wenigstens ein bisschen geschlafen? Nein. Ich habe es versucht, aber die Sitze waren total unbequem. Na, dann wird's Zeit, dass wir nach Hause fahren. Komm, gib mir deinen Koffer. Simon und Larissa, ihr nehmt Marias Tasche. Du, Larissa, hört dein Bruder den ganzen Tag diese Musik? Er ist nicht mein Bruder. Was? Simon ist Kurts Sohn. Und du? Ich bin Susannes Tochter. Na also, dann seid ihr doch Geschwister, oder nicht? Das ist etwas schwierig zu erklären, Maria. Also, pass auf. Kurt und seine frühere Frau leben getrennt. Seine frühere Frau, das ist Simons Mutter, oder? Genau. Mein früherer Mann. Larissas Vater? Richtig. Wir leben auch getrennt. Ah, und das Baby, das du bekommst, das ist von Kurt, oder? Wie? Ja, ja, natürlich. Na also, Simon ist doch dein Bruder, Larissa. Nein, wieso? Simon ist der Bruder von dem Baby. Du bist die Schwester von dem Baby. Also seid ihr Bruder und Schwester. Basta. Du, Mama. Leise. Sie ist eingeschlafen. Glaubst du, das stimmt wirklich? Wird Simon jetzt mein Bruder nur, weil er ein Baby kriegt? Tja, keine Ahnung. Was meinst du, Kurt? Naja, irgendwie hat sie schon recht, finde ich. Wir werden immer mehr zu einer ganz normalen Familie. Schrecklich. Was? Was ist los? Schrecklich. Wieso? Was habt ihr denn? Ich finde Maria eigentlich ganz nett. Oh, Mann.